Argumenten aus der Musikpsychologie. Es gibt, so schreibt Andreas Dott, er hat ein Buch geschrieben über Musik, Lösung heutiger Jugendprobleme, Fragezeichen. Die Verhaltensforschung hat vielfältig belegt, dass Musik unmittelbar an unsere Empfindung appelliert. Musik packt unmittelbarer als die visuelle Kunst. Sie richtet sich in erster Linie an unsere Emotionen. Fest steht die auf- und abregende Wirkung auf Menschen in Gruppen. Also wieder Gruppendynamik. Auch die Wirkung primärer Leitmotive in Melodien ist in Experimenten nachgewiesen worden. So können Personen, Helden, Jugend und Kriegs- und Trauer, Wiegen- und Liebeslieder, die aus sehr verschiedenen Kulturen stammen, mit großer Sicherheit der richtigen Kategorie zuordnen. Er spricht von der Wirkung primärer Leitmotive. Ich habe das genannt, bestimmte Musikmodule, die für bestimmte Zwecke geschaffen sind und für diesen Bereich gebraucht werden. Und man erkennt sie wieder, wenn man sie hört. Man kriegt sofort die Assoziation an diesen und jenen Bereich. In dem Fall bei Rock- und Popmusik und Disco. Der Verwendungszusammenhang ist normalerweise ein anderer, als dass er in christlichen Gemeinden verwendet wird. Und diese primären Leitmotive, Melodien, sind in Experimenten nachgewiesen worden, dass man die immer wieder erkennt. Und das beweisen auch andere Psychologen, die das auch untersucht haben. Zum Beispiel Helmut Rösing, Rezeptionsforschung in der Musikwissenschaft. Er schreibt Folgendes. Die Frage, welche musikalischen Faktoren den Stimmungsgehalt von Musik verantwortlich sind, wurden von zwei Seiten angegangen. Erstens, indem man die Äußerungen von mehr als 100 Versuchspersonen bezüglich des Stimmungsgehalts von 40 hauptsächlich dem Orchester- und Instrumentalrepertoire entnommenen Musikabschnitten analysierte. Obgleich die Charakterisierung eines Musikabschnitts individuell erheblich voneinander abweichen mag, erbrachten die Äußerungen der drei Gruppen von Versuchspersonen insgesamt sehr zufriedenstellende Daten für eine erste Analyse. Es darf als gesichert gelten, dass viele typische Musikstücke von vielen Hörern ausschließlich aufgrund von der Musik, der Musik innewohnenden strukturellen Faktoren eine ziemlich übereinstimmende Charakterisierung erfuhren. Das ist also nicht, wie ich gestern vorlas, jemand behauptete, jeder empfindet das anders. Dieser Aufsatz analysierte eine Reihe von musikalischen Faktoren, die zu der von Musik ausgedrückten Eigenschaften in deutlicher Beziehung stehen. Aufgezeigt wurden auch die Wechselbeziehungen zwischen den verschiedenen hier benutzten Stimmungskategorien wie die ihnen zugrunde liegenden Faktoren. Ein Vergleich dieser Ergebnisse einer früheren Analyse von Indianer und anderen Volksliedern ergibt, dass ähnliche musikalische Elemente, nämlich in Bezug auf Rhythmik, Häufigkeit bestimmter Intervalle und anderes mehr, auch bei diesen verschiedenartigen Gattungen eine vergleichbare Wirkung auf den Zuhörer ausüben. Auch eine gewisse Schwankungsbreite des Ausdrucks und experimentelle Untersuchungen sind das Instrument, mit dem sich die Art und Umfang dieser Schwankungsbreite bestimmen lassen. Die Suggestionskraft von Musik hängt nicht direkt davon ab, wie gründlich der Hörer musikalisch geschult ist, was man höre, sondern sie ist für den Ungeschulten ebenso klar wie für den Geschulten. Frühere Experimente haben erwiesen, dass musikalische Vorbildung, Erfahrung und Neigung zwar das Erkennen von Bedeutung in der Musik etwas fördern und erleichtern, dass diese Faktoren aber die Interpretation viel weniger beeinflussen, als gemeinhin angenommen wird. Das wird auch von anderen Psychologen immer wieder betont, dass da also, wie wir selbst eben auch bei dem Beispiel, die ich gegeben habe, gemerkt haben, das ist die gleiche Richtung von Emotionen her. Gewiss, bei dem einen mehr und weniger, aber die Richtung war die gleiche. Aufgrund der musikalischen Struktur. Ich habe sie ja extra provoziert, damit sie in der Erwartungshaltung kommen, etwas Fröhliches zu hören. Und dann waren sie enttäuscht. Ich wollte nämlich die Erwartungshaltung etwas Fröhliches ausschalten, um sie bewusst zu provozieren. Herbert Bruhn, Harmonielehre und Grammatik in der Musik, standörtlicher Maßstab. Der Standort, von dem Musik beurteilt werden muss, ist der Verwendungszusammenhang. In dem Fall Disco, Musik, Rock und Pop. Die Funktionalität von Musik. Die Funktionalität wird durch den Kulturbereich, durch die Gesellschaft definiert, in der Musik produziert und gehört wird. Dieselben Aussagen. Die Erfassung der emotionalen Wirkung von Musik mittels introspektiver Methoden. Im Verlauf der soziokulturellen Entwicklung haben sich mitbedingt durch den ständig wiederkehrenden Verwendungszusammenhänge bestimmter Musikarten kollektive emotionale Bewertungs- und Rezeptionsmuster herausgebildet. Das ist sozusagen im Kollektiv, in der Gesellschaft selbst verankert. Kollektive emotionale Bewertungs- und Rezeptionsmuster, also Muster der Erkennung bestimmter Musikinhalte. Es besteht daher im alltäglichen Gebrauch weitgehender Konsens, also weitgehende Übereinstimmung über die Zuordnung von Musik und emotionalen Qualitäten. Wird auch von den Musikpsychologen bestätigt, dass es so ist. Es ist zu berücksichtigen, dass dies Ansatzpunkt für die Massenwirksamkeit der funktionellen Musik ist, dass die überwiegende Mehrheit der Kommunikanten aufgrund unzureichender Voraussetzungen bezüglich Vorbild und Sozialstatus sich der kollektiven Präformierung des Wahrnehmungsapparates mit den daraus erwachsenen Stereotypenbildung kaum entziehen kann. Ist das verständlich? Die Präformierung, das heißt die Konditionierung durch einen gewissen Stil, ja, und man weiß, wo er herkommt, und wenn man das jetzt wieder hört, ordnet man ja zu diesem Bereich. Ja. Stereotypenbildungen, das sind Bildungen, die immer wiederkehren in den Bausteinen der Tanz- und Unterhaltungsmusik. Die Existenz solcher Stereotypen-Reaktionsweisen konnte durch eine Reihe empirischer Untersuchungen nachgewiesen werden. Von ihnen soll nun berichtet werden. Schön und Gatwood ließen eine große Anzahl vokaler und instrumentaler Musikstücke vor etwa 20.000 Versuchspersonen mit vorgegebenen Eigenschaften beurteilen und fanden bezüglich des gleichen Musikstücks überraschend große Übereinstimmungen in der Charakterisierung der Anmutungsqualitäten. Auch wiederum bestätigt, dass dem so ist. Es ist mittlerweile offensichtlich, dass jedes musikalische Erleben im organischen und im emotionalen Bereich stattfindet. Die Reaktion auf Musik hängt von vielfältigen Faktoren ab. Von Temperament, Erziehung, soziokultureller Umgebung, aktueller Stimmungslage und vom Musikwerk selbst. Das sind verschiedene Determinanten, das ist klar. Zeitgenössische Autoren haben auf die soziokulturelle Einstellung als Grund für zu erwartende Wirkungen und bei Modellen der musikalischen Wahrnehmung Wert gelegt. Dieser Teil der soziokulturellen Konditionierung findet sich auch in den objektiven Wirkungen der Musik wieder. Wieder hier jetzt die Betonung, objektive Wirkung der Musik. Wenn bestimmte Musikstücke in der Vergangenheit mit starken Emotionen verbunden waren, so wird diese Verknüpfung auch später wirksam bleiben und das Vegetarium stark beeinflussen. Das ist auch bekannt. Die Manipulation durch Musik, schreibt ja jemand. Bezüglich der Musikwirkung hat der Manipulateur, der zwar auch eine Verteilerfunktion innehat, diese jedoch nicht im Auftrag der Rezipienten, sondern einer anderen Instanz wahrnimmt, wenig Probleme, was den Einsatz des musikalischen Kommunikationsprozesses für die Ziele seines Auftraggebers betrifft. Es gibt eine regelrechte Musikfabrik, möchte ich sagen, wo bestimmte Musikmacher ganz bestimmte musikalische Ausdrucksmodule, Emotionen, Bausteine zusammenwirken lassen, zusammenstellen, in einer bestimmten Lautstärke, einer bestimmten Klangfarbe und so weiter, um damit Leute zu manipulieren. Kaufhäuser, eines der wichtigsten Absatzpunkte, Kaufhausmusik, diese Musiktapete, wenn sie da reinkommt, da soll es immer irgendwas. Und die Kaufhäuser versprechen den Käufern dieser Musik, dass sie mit etwa 20% mehr Umsatz rechnen. Da werden die Leute unterschwellig manipuliert. Ihnen geht es nicht um die ästhetische oder therapeutische Musikeffekte, sondern um die Benutzung von Musik zur Erzeugung bestimmter Stimmungen, die zur Erreichung des eigentlichen Zieles, in Klammern Kauf eines Produktes, Wahl einer Partei, förderlich sind. Hierbei kann er auf einen Fundus von bekannten, zum Teil seit Jahrhunderten eingeschliffenen Reizreaktionsmustern zurückgreifen, sodass er auf eine Innovation der Musikentwicklung oder Erkenntnis nicht angewiesen ist. Das ist sehr deutlich. Er kann zurückgreifen auf die bekannten Reizreaktionsmuster der Rock- und Popmusik beispielsweise oder der Musik aus dem Unterhaltungsmusikbereich, die also diese und jene Emotionen vermitteln. Da gibt es Tabellen für, ich habe die mal gesehen, für Filmmusiker und für Werbespots oder dergleichen. Da wird ausgesucht, diese Stimmung, was ist geeignet, welche Instrumente, welche Lage, welches Tempo. tabellenartig aufgelistet, so wie in der Apotheke, man nehme. Und das wird zusammengestellt und wird zusammengemixt und hat dann diese Wirkung für Werbespots oder dergleichen, je nachdem. Und das ist ausgesucht für die Kaufhäuser, für eine bestimmte Käuferschicht. Da gibt es Musiken für Textilhaushalte, da gibt es Musiken für Boutiquen, je nachdem, was verkauft wird und für welche Käuferschicht. Ich habe die Tabellen erlernt, wir haben nicht die Zeit, können jetzt alles vorlesen. Das wird hier auch wiederum bestätigt, dass dem so ist. Elisabeth Haselhauer, selbst Psychologin und hat Musik studiert, Musiksoziologin und Musikpsychologin, hat ein Buch geschrieben, Musik, Droge oder Terror, schreibt unter anderem, die Annahme, dass Menschen sich der Klangtapete, Kaufhäuser, auch nur einigermaßen bewusst aussetzen, um einen somatischen Zustand gezielt herbeizuführen, wäre in fast allen Fällen zur Gänze falsch. Das ist klar. Man will das ja nicht. Wir beobachten vielmehr, dass nervöse Menschen, die entweder grundsätzlich oder eben jetzt nervös sind, dazu tendieren, ihren Zustand durch Musikwahl zu verstärken. Ein hektischer Mensch im Auto, der ohnehin schon vibriert, lässt aus dem Autoradio oft laute und schnelle Rhythmen dröhnen, die geeignet sind, die Körperrhythmen auf das Doppelte der Frequenz hinaufzutreiben, anstatt sie herabzusetzen. Umgekehrt wählen die Leute in ruhigen, weichen und träumerischen Situationen oft entsprechend ruhige, träumerische Musik. Sie tendieren also dazu, ihre Lebenslagen unausgesetzt zu verstärken, grundsätzlich und daher auch vermittels Musik. Das gilt auch für Gemeinde. Wir wollen ja immer mit Musik uns selbst trösten und selbst bestätigen. Der Mensch sucht immer, sich selbst zu bestätigen. Die menschliche Seele möchte ihr Eigenleben führen, wirklich unabhängig von den Geboten Gottes, unabhängig von der Schrift, unabhängig von dem, was Gott sagt. Die menschliche Seele wünscht ihr Eigenleben zu leben. Und Musik ist die beste Medizin und das beste Mittel, dieses Eigenleben der Seele zu euphorisieren, zu bestärken. Und das wird hier auch wiederum bestätigt. Da gibt es übrigens einen Bericht, da haben also Leute in Amerika, Kaufhäuser, Großkaufhäuser, da sind immer viele Jugendliche gekommen und sind da in den Kaufhäusern, haben sich da herumgetrieben, sind da rumgelungert und das war denen also den Kaufhausbesitzern dann ein Dorn im Auge, dass die immer kamen und da so rumlungerten. Jedenfalls gekauft haben sie sicherlich nichts. Und da ist einer auf die Idee gekommen und hat mit den Kaufhäusern klassische Musik laufen lassen. Tschaikowski und solche Sachen. Laufen, Musikberieselung. Und siehe da, die Jugendlichen sind dann fortgeblieben. Die kamen nicht mehr. Also klassische Musik als Nervengas, sozusagen. Das hat sich rumgesprochen, andere Kaufhausketten haben das auch gemacht und die Jugendlichen sind dann nicht mehr gekommen. Das heißt, die waren auf einen Stil programmiert, der ganz anders war. Und das hat sie vertrieben. Ja. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Die Jugend von heute und auch die junge Generation wird ja auch konditioniert auf einen bestimmten Stil. Und wenn sie im Radio drehen und suchen einen anderen Sender, dann passiert ihnen ja etwas wie sowas hier. Ich kann das ja mal simulieren hier. Und was finden sie? Sie haben also einen Sender. Und was finden sie? Passt ihnen auch nicht. Sie schalten weiter. Nächsten Sender. Was finden sie? Passt ihnen auch nicht. Sie schalten weiter. Nächsten Sender. Kommen Nachrichten. Und dann hören sie Mord und Totschlag und so sind sie Leute umgebracht und Mord und Totschlag und Abtreibung, alles Mögliche und so sind sie Leute umgekommen, Flugzeugunglück, was weiß ich, alles. Und der hat kaum ausgesprochen, was hören sie? Rockmusik. Wenn du wenigstens nach diesen traurigen Mitteilungen die Musik gekommen wäre, die ich erst vorgespielt hätte. Oder irgend so was Ähnliches, ja? Von Krieg oder sowas. Das ist etwas Besinnliches. Dass die Leute mal aufgrund dessen, was da passiert ist, mal denken, Mensch, was ist da? Nein, wird gleich wieder totgeschlagen mit trockener Popmusik. Das ist heute so. Aber es ist nun mal bewiesen, dass dieser Stil eine andere Ebene Menschen erreicht, eben die nicht geistliche. Und das ist es. Und sie suchen das in der Gemeinde auch wieder. Und jetzt geht es darum, was kann man machen mit der Musik in der Gemeinde, um jetzt nicht nur die alten traditionellen Heilslieder und Choräle zu singen, sondern wie können wir auch dieser Generation, die davon nichts hören wird, bei denen die Jalousie runtergeht, wenn sie den Choral hört, wie kann man die jetzt noch geistlich motivieren? Das ist jetzt ein Problem. Und auch da muss oftmals ein ernstes Wort gesprochen werden zu Gemeindeleitern, die also meinen, sie dürfen nur noch alte Heilslieder, alte Choräle, das, was also seit 100 Jahren gesungen wird, und alles andere nicht. Dann geht die Jugend andere Wege. Ich bin oft in Gemeinden gewesen, wo das der Fall war, und man hat mich dann gerufen, nun sollte ich der Jugend die Leviten vorlesen, nicht? Weil die andere Musik machen. Und habe also dann versucht, ihnen klar zu machen, dass es nicht darum geht, nur diese alten Lieder zu singen. Abgesehen davon, wie sie die singen. Wie in manchen Gemeinden diese Heilslieder gesungen werden. Dass ich am Schluss den Gemeindeältesten sagen muss, ihr seid mit dran schuld, dass eure Jugend jetzt andere Wege geht bezüglich Musik. Und ihr versteht euch nicht mehr, weil sie sich nicht identifizieren kann mit dem, wie ihr diese alten Lieder singt. Ihr macht ja Trauerlieder daraus. Da heißt es, auf, denn die Nacht ist kommen. Ich sage, guckt euch mal die Texte an. Was ihr daraus macht, hat mit dem Text nichts mehr zu tun. Das muss man ganz anders sehen. Aber wenn ich das Tempo nehme, hat es in Bezug zu dem, was da täglich ausgesagt wird. Auf die Nacht ist kommen. Wir haben keine Zeit jetzt. Der Herr kommt bald. Ja, das ist was ganz anderes. Und so machen die es mit vielen Liedern. Und dann wundern sie sich, dass die Jugend sich damit nicht identifizieren kann und andere Wege geht. Ich sage, was sollen wir denn machen? Ich sage, macht Gemeindesingstunden. Stellt jemand vorne hin, die hier werden vorgesungen und werden entsprechend begleitet. Und dann wird klar gemacht, was im Text ausgesagt wird. Und dann wird versucht, das mal so durchzuziehen. Sie wollen es ja alle recht machen. Und gehen falsche Wege. Eine falsch verstandene Tradition. Sie meinen, das sei denn Geist. Das müssen wir auch dabei sehen, dass hier also auch da verunstaltet wird und damit auch die Jugend verjagt wird. Aber wir können natürlich heute nicht mehr mit denselben Mitteln arbeiten, wie das vor 100 Jahren war. Der geistliche Inhalt ist der gleiche, nur die Mittel, mit denen wir das ausdrücken, sind andere, aber sie müssen dem Text angemessen sein. Und jetzt geht es auch darum, wie kann ich mit dem heutigen Instrumentarium es so gestalten, dass ich dem Text diene. Das wird auch eine Betrachtung sein, die wir noch anstellen müssen. Und darum geht es, denn es heißt ja auch im Psalm 98, singe dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Was heißt dem Herrn? Nicht uns, nicht unseren Modegeschmäckern. Sondern es geht, dem Herrn zu singen, also seinem Wort gemäß. Und das müssen wir untersuchen, wie weit das der Fall ist, auch bei neuen Liedern. Dann diese Frage mit der Rhythmik, Synkopen. Haben sie gesagt, das ist schlecht, wenn da Synkopen drin sind, das sind Akzentverschiebungen, nicht? Denn das ist vom Teufel. Das sind ja Syntkopen, haben sie genannt. Das muss ich Ihnen erst mal klar machen, dass eine Synkope sehr sinnvoll ist, wenn sie den Text unterstützt. Ich spreche ja auch nicht so gleichmäßig, dass ich jede Silbe gleichmäßig betone, um deutlich zu sein. sondern ich habe ja auch einen Rhythmus in der Sprache von Betonungen und Unbetonungen, Nebensilben, Hauptsilben und Dehnungen, eben Rhythmus. Aber dieser Rhythmus sollte auf die Rhetorik der Sprache abgestimmt sein und nicht der Eigenwilligkeit einer flotten Melodie dienen, die daneben den Text herläuft. Der Text wird draufgesetzt. Das haben wir nämlich oft. Wir werden solche Beispiele noch beleuchten. Ich muss das leider abkürzen. Wir haben schon wieder die Zeit. Wie lange habe ich noch Zeit? 5 Minuten, ja? Oder? E.T. Hoffmann hat damals geschrieben, also ein Spätromantiker, der Mensch verwendet sein Wissen von den unendlich vielen Möglichkeiten, Musik zu konstruieren, um sich eine Welt zu schaffen. Er wird zum Herrscher über Musik, um eine bestimmte Weltanschauung sinnlich erfahrbar zu machen und damit als Wahrheit hinzustellen. Nichts Neues unter der Sonne. Darum geht es. Er spricht sogar von Weltanschauung. Wenn ich eine emotionale Haltung, die einer bestimmten Weltanschauung entspricht, in Musik sich niederschlagen lasse, dann hat sie eine ähnliche Wirkung auf den Hörer. Ja, wir haben es in den Beispielen ja auch gehört vorhin, dass dem so ist. Es gibt dann noch ein Buch von Dan Rudiker, der sich sehr befasst hat mit den Modi in der Musik, das sind also die verschiedenen Tonarten. Ob ich jetzt ein Moll oder Dur habe oder eine Kirchentonart. Er sagt, so ist ein Modus das Ergebnis des Psychismus einer Kultur. So nennt er das. Die anderen sagen, das kollektive, unterschwellige Wissen um die verschiedenen Musikbausteine. Psychisches Residium, nennen sie das auch, psychisches Residium. Er spricht von einem Psychismus einer Kultur und der Situation, die eine Aufführung verlangt. Also wieder Verwendungszusammenhang. Ob die Aufführung einem magischen oder einem heiligen Zweck verfolgt oder auch nicht, sie soll den Hörern bestimmte seelische Zustände wachrufen. Der Künstler und Hörer mögen sich der Absicht bewusst sein oder auch nicht. Und viele Hörer reagieren nur von einem ästhetischen, analytischen oder kritischen Standpunkt. Dennoch ist die Eigenart des Modus prinzipiell immer durch das Wesen derjenigen Emotion bestimmt, die er in den Zuhörern erregen soll. Modi sind psychoaktive Faktoren. Das hat der alte Platon und Pythagoras auch schon erkannt. Ist also nichts Neues unter der Sonne. Er schreibt dann weiter, zum Beispiel, im menschlichen Sinne ist ein Modus die Reaktion eines Kulturganzen auf einen bestimmten Augenblick oder ein Ereignis seines kollektiven Lebens. In unserem Falle Disco, Tanzboden, Unterhaltungsmusik, ein ganz anderer Verwendungszusammenhang, wenn wir diese Musik für Gemeinden verwenden. Da wir heute von diesem späten Zeitpunkt geprägt sind, neigen wir dazu, Modi als besondere, festgelegte Formen, Folgen von Noten und Intervallen zu betrachten. Zwar können wir diese genau bestimmen und messen, aber als Teil eines Modus haben sie dennoch eine psychische Eigenart und vermitteln Emotionen oder innere Zustände. Das Bewusstsein, das die Lebensbedingungen einer Kultur annimmt, von der es geformt wurde, nimmt auch die für die Kultur typische musikalische Sprache an, die eng mit den besonderen Umständen verknüpft ist, unter denen die Kultur reifte, aus der sie ja hervorgegangen ist. In der Musik ist es mehr als in anderen Erscheinungsformen der Kunst einer Kultur die Eigenart des kollektiven Psychismus, wieder dieses psychische Residuum, das im Kollektiv vorhanden ist, aufgrund von Verwendungszusammenhängen, die eine Kommunikation ermöglicht. Die Technik und die Mittel Klänge zu erzeugen und zu ordnen, sind nur in Zweifel Lieder wichtig. Der kollektive Psychismus ist das einzige Medium, durch das diese Musik sprechen kann. Und musikalische Kommunikation unterscheidet sich sehr vom Hörvergnügen, das ungewohnte Klänge bereiten. Neue Klänge können interessanter oder vergnüglich sein. Sie kitzeln vielleicht die Ohren, das Hörzentrum des Gehirns und so den Geist. Doch soll man die Faszination durch das Exotische nicht mit der Fähigkeit verwechseln, psychisch für eine Tonsprache empfänglich zu sein, die eine Botschaft, ein Saatkorn der Umwandlung vermittelt. Die erste Phase eines Umwandlungsprozesses besteht in einer Entkonditionierung. Psychedelische Drogen entkonditionieren. Das heißt also, die machen mich schwach. Meine Kondition fürs Leben wird geschwächt durch Drogen. Eine Entkonditionierung findet dadurch statt. Drogen entkonditionieren. Mit den Mythen und Symbolen und dem Vokabular einer Kultur in Resonanz zu treten, die von der Kultur verschieden ist, die einen Menschen geistig formte, entkonditioniert ebenfalls. Also nochmal. Das heißt also, das nochmal zu erklären, mit den Mythen, Schlager ist ein Mythos, eine Vortäuschung einer Welt, die nicht der Realität entspricht. Die ganze Diskussion ist ein Mythos. Ja? Und mit den Mythen und Symbolen und dem Vokabular, das sind die verschiedenen Musikmodule, das ist als musikalische Vokabular einer Kultur, in dem Fall der Diskokultur, der Tanz- und Erhaltungsmusik, in Resonanz zu treten, das heißt, sich von ihr innerlich einschwingen zu lassen, die aber jetzt von der Kultur verschieden ist, die einen Menschen geistig formte, entkonditioniert ebenfalls. Das heißt, geistig geformte Menschen werden durch diese Musik entkonditioniert. Doch können beide Formen der Entkonditionierung auch gefährlich sein. Psychedelische Drogen können die geistige Gesundheit zerstören, indem sie ein unvorbereitetes und ungeschütztes Bewusstsein einem Eindringen von Dingen öffnen, die in ihrer Schrecklichkeit nicht assimiliert werden können. Das ist kein Christ hier, der das schreibt, ja? Dann spricht er über Minimalmusik und deren Wirkung. Die Zeit haben wir nicht mehr, ich habe auch solche musikalischen Beispiele da. Ja, wir sind am Ende. Ich danke für Ihr geduldiges Zuhören. Und wir kommen dann morgen weiter in diesem Punkt, in dem wir etwas auch ans Eingemachte gehen. Ich werde noch einige Musikbeispiele vorführen und noch einige Lichtbilder zeigen, auch über die Wirkung von Musik im menschlichen Organismus, denn jede emotionale Bewegung ist verknüpft immer grundsätzlich mit Veränderungen im Vegetativum, also im Körper. Da verändert sich auch etwas, das geht einher, das ist verzahnt. Das ist nachzuweisen und da gibt es polygraphische Kurven, die ich dann auch mal zeigen werde, die also bei Versuchspersonen gemacht worden sind, die also Musik hören. Und wir müssen also damit rechnen, dass Musik eben unsere Emotionen bewegt und wir müssen im christlichen Raum fragen nach der Qualität der Emotionen. Gefühle hat jeder, aber die Gefühle sind unterschiedlich. Ich wies schon darauf hin, auf die unterschiedlichen Qualitäten von Freude. Wir haben darüber ja auch von der Schrift schon gehört. Es gibt ganz unterschiedlich gepolte Freude. Die Freude an der Sünde ist was ganz anderes als die Freude im Herrn. Wenn ich heute mein Portemonnaie verliere mit 1000 Mark drin, dann bin ich traurig. Aber diese Traurigkeit ist nicht eine göttliche Traurigkeit, sondern ist eine Traurigkeit mehr gepolt in Richtung ärgerlich. Es gibt auch eine göttliche Traurigkeit. Zum Beispiel, wenn ich mich als verlorenen Sünder erkenne, das Heil suchen, dann bin ich in göttlicher Traurigkeit. Dann darf ich das Heil annehmen. Aber erstmal muss ich das erkennen. Das ist eine ganz andere Traurigkeit. Und dann kommt die Freude im Herrn, die etwas ganz anderes ist, als die Freude, die auch in Musik sich niedergeschlagen hat, in Disco-Musiken und in Amüsierbetrieben, in Bars und dergleichen. Wir hatten also gestern Abend noch über die objektiven musiksemantischen Merkmale wiederkehrender Strukturen in der Musik betrachtet und gewissermaßen dem Psychismus einer Kultur, wie man es genannt hat, mal zur Kenntnis genommen, dass also doch bestimmte Musikstrukturen immer wiederkehren, weil sie aus ganz bestimmten Verwendungszusammenhängen herausgenommen sind und man erkennt sie wieder und hat die Assoziation an diese Verwendungszusammenhänge. Das ist sozusagen der soziokulturelle Hintergrund, nicht, von gewissen Musikstrukturen, die in diesem Bereich immer wieder vorkommen, siehe Pop- und Rockmusik, die eben aus der Disco stammt und nicht aus dem gottesdienstlichen Raum. Gefühle und Bewusstseinszustände werden wir jetzt mal ein bisschen betrachten und deren Manipulation mittels Musik. Dazu hat Watchman Nee ein paar bezeichnende Worte geschrieben. Und zwar, er hat ein Buch geschrieben, Gottes Wort, ein zweischneidiges Schwert. Da schreibt er unter anderem, wie wichtig es ist, welche Gefühle man als Christ hat. Gefühle können einem ja bekanntlich im Wege stehen. Beim Lesen der Bibel werden wir entdecken, dass die Verfasser der Heiligen Schrift etwas Charakteristisches gemeinsam hatten. Ihre Gefühle standen ihnen nicht im Wege. Im Gegenteil, kamen sie gerade in dem, was sie aufschrieben, deutlich zum Ausdruck. Wir sollten beachten, dass es oft von unserem Gefühl abhängt, ob der Geist wirken kann oder nicht. Ist das Gefühl eines Menschen stumpf, findet sein Geist keinen Weg, sich frei zu äußern. Ob unser Geist frei hervorkommen kann, hängt nicht so sehr am Willen oder an der Vernunft, sondern vielmehr an unseren Gefühlsäußerungen. Ist das Gefühl gehemmt, ist auch der Geist blockiert. Bleibt es kalt, ist es auch der Geist. Ist das Gefühl wie ausgedörrt, wird es auch beim Geist ähnlich sein. Ein ruhiges Gefühl bedingt einen ruhigen Geist. Versuchen Sie mal, einen ruhigen Geist zu haben oder zu behalten, wenn Sie beispielsweise was hören. Wird Ihnen nicht gelingen, nicht? Weil die rhythmischen Parameter haben eine ganz andere Emotion, haben ganz andere Richtungen in ihren Gefühlsverbreitung, weil sie eben aus den Emotionen einer ganz anderen Lebenshaltung heraus geboren sind. Nicht? Das geht hier nicht. Er schreibt dann weiter, kann der Heilige Geist nicht wirken, wird er durch unsere Natur gehindert, die sich in unseren Gefühlen, unserer Veranlagung, unserem Willen äußert. Wir mögen gut reden, und doch kann unser Reden in bloßen Worten oder im Vortragen von Lehren oder Dogmen bestehen, aber nicht Gottes Wort weitergeben. Gottes Wort muss in unseren Wesen eindringen, in unserem Gefühl, Verständnis, in unser Herz, in unseren Geist, um dann wieder aus uns heraussprudeln zu können. Sind jedoch unser Fühlen, Denken und Verstehen, unser Herz und unser Geist nicht im Einklang mit dem Heiligen Geist, wird das Wort Gottes durch uns verzerrt und verfälscht. Unsere Verkündigung wird dann nicht nur mangelhaft sein, sondern die ganze Gemeinde wird darunter leiden, vielleicht sogar zerstört. Wir müssen lernen, Gottes Wort ungehindert durch uns hindurchströmen zu lassen. Wenn Gott uns gnädig ist, werden wir das begreifen. Das wollen wir auch für uns bitten, dass wir das begreifen. Soweit Wotschmeni. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass also es auch Gefühlsbarrieren gibt. Gefühlsbarrieren gegen geistlich-biblische Verkündigungen. Wer hat es nicht denn schon mal erlebt, wenn er in der Bibel lesen will, seine stille Zeit hat irgendwo und man merkt, der Text geht einem gar nicht richtig ein. Irgendwo ist da was dazwischen, nicht? Man ist irgendwo blockiert. Es geht nicht. Man liest das zwar mechanisch, aber es will nicht rein. Woran liegt das? Bei unseren Emotionen, unserer Lebenshaltung auf einer ganz anderen Wellenlänge in dem Moment ist, nicht auf der geistlichen. Also diese Gefühlsbarrieren können auch entstehen, wenn durch vorwiegend körperstimulierende Musik die Empfindungsebene des Menschen sich von seinem seelisch-geistigen Bereich mehr in die körperlichen Regionen verlegt. Zum Beispiel durch vorwiegend taktrhythmisch geprägte Musik mit Anhäufen von Synkopen und Offbeats. Wir werden das noch betrachten, weil diese Bausteine nämlich ausschließlich körperlich wirken. Sie wirken auf das Nervensystem und der seelische Bereich wird also von der körperlichen Seite her in Gang gesetzt werden. Körper und Seele sind ja verzahnt miteinander. Man kann es ja nicht so isoliert betrachten. Aber es wird eben vom körperlichen her bewegt. Ebenso durch Musik mit typischen Ausdrucksbausteinen der Tanz- und Unterhaltungsmusik, welche die Assoziationen zu den Lebensbereichen der Disco und zu weltlichen Amüsierbetrieben erwecken, wodurch die geistliche Botschaft profanisiert erscheint und in ihrer verbindlichen Bedeutung abgewertet wird zur Unverbindlichkeit. Warum heißt es denn Tanz- und Unterhaltungsmusik? Zum Tanz und Unterhaltung. Das ist etwas, dass man so, sagen wir mal, ja, der Engländer sagt, take it easy, nicht? Nimm's leicht. Unverbindlichkeit wird hier vermittelt. Das ist nicht verbindlich, das muss man nicht so für ernst nehmen. Ja? Tanz- und Unterhaltungsmusik. Die evangelistische Botschaft ist keine Unterhaltung, ja, sondern eine lebenswichtige Botschaft, eine verbindliche Botschaft. Ich kann sie also nicht paaren mit Musik, die eine gewisse Unverbindlichkeit ausstrahlt. Wir werden das noch näher betrachten dann. Man sieht die biblischen Botschaften dadurch gewissermaßen mit einer emotional getrübten Gefühlsbrille, die behaftet ist mit den üblichen Lebensgefühlen der weltlichen Amüsiersphäre. Bei einer solchen Lebenshaltung wird aber zum Beispiel die Botschaft vom Kreuz niemals Wurzeln schlagen können. Der emotionale Bereich der menschlichen Psyche kann auf die körperliche Stimulanz eingeengt werden, wenn durch Musik mit akustisch vorgelagerter starrer Taktrhythmik und taktmotorisch geprägten Synkopenrhythmen vorwiegend Körperstimulanz erfolgt. Wenn also die Musik vorwiegend taktmotorisch und nicht atemrhythmisch geprägt ist, wir werden das noch näher betrachten. Es ist diese Motorik, die in der Musik drin ist, die also den Rhythmus des Atems nicht durchkommen lässt, das werden wir nachher noch betrachten. Nochmal den Spruch 20:27, nachdem ich vorhin gefragt wurde, der hier natürlich ein Schlüsselvers ist, wo es dann heißt, eine Lampe des Herrn ist des Menschen Geist und dringt durch bis zu allen Kammern des Leibes. Gott wirkt über die geistliche Komponente des Menschen, nicht über die seelische und schon gar nicht über die leibliche. Es gibt noch andere Aussprüche, und ich weiß, wir kennen ja auch Johannes 4 beispielsweise, 4:24 ist, glaube ich, wo Jesus ausdrücklich sagt, dass die Zeit kommen wird, wo die Anbeter in Gott anbeten im Geist und in der Wahrheit. Sie sind nicht zu der Frau am Brunnen, sagt er das, ja? Und Gott möchte Anbeter haben, die ihn also anbeten, heißt es dann noch, im Geist. Es gibt dann noch andere Verse von Paulus auch, die er in Korinther, 1. Korinther 2, 13 steht es, glaube ich, da weist er darauf hin, dass wir doch achten müssen, dass wir mitteilen geistliche Botschaften durch Geistliches. Mitteilen Geistliches durch Geistliche, durch geistliche Mittel, so sagt er. Geistliche Botschaften mitteilen durch geistliche Mittel. Was wir da gehört haben an den Pettern aus der Tanz- und Unterhaltungsmusik und aus der profanen Rock- und Popmusik, sind keine geistlichen Mittel. Ja? Das sind also ganz wichtige Schlüsselverse bezüglich unseres Themas. Ich hatte ja vorgelesen auch die Erfahrungen des ehemaligen professionellen Rockmusikers Bob Larsen, der ja inzwischen ein christlicher amerikanischer Rockautor ist. Bob Larsen gibt ja auch zu bedenken, wenn er sagte, und er sagte Folgendes, solche Klangüberflutungen, also Rockmusik, wir werden davon noch hören, mag ohne weiteres die seelische Seite einer Person ergreifen. Das tut's nämlich. Ohne dabei jedoch die tieferen und wesentlicheren Schichten ihrer Geistespersönlichkeit zu erreichen. Da ist das selber ausgesagt. Manchmal ist es nicht einmal das zu große Klangvolumen, sagt er, das den Worten im Wege steht. Es kann auch einfach die Struktur der Musik selbst sein. Wenn der Rhythmus bei mir mehr körperliche, sinnliche Bewegungen als Anbetung Gottes ins Herz, Geist und Sinn hervorruft, dann vollzieht sich die Kommunikation auf einer falschen Ebene. Kommunikation ist da, untereinander, in der horizontalen, niemals in der vertikalen. Ein gruppendynamischer Prozess, Synchronisation der Gefühle mittels Musik in der horizontalen Kommunikation mittels Musik, besonders durch rhythmische Elemente. Man kann sich richtig einpendeln. Es existiert eine Synchronisation der Gefühlsebene zwischen den Menschen untereinander. Und sie meinen dann oftmals, das sei Wirkung des Heiligen Geistes. Das ist der große Irrtum, sondern das ist eine Kommunikation auf einer seelisch-körperlichen Ebene, niemals auf einer geistlichen. Ich glaube, ich habe genug Argumente angeführt aus der Schrift, kommen noch welche dazu dann heute Abend, wo wir das dann noch erhärten können, dass das wirklich so ist. Wir müssen uns darüber klar sein, was ist das Gefühl? Jeder Mensch hat irgendein Gefühl. Gefühle sind das Ergebnis von etwas, was mich bewegt hat. Auch im Sprachgebrauch kennen wir diese Ausdrucksweise. Es hat mich bewegt, sagt man. Wenn eine Gemütsbewegung in mir stattfand, wenn mich etwas bewegt hat, dann muss es ja auch eine ursächliche Kraft geben, welche diese Bewegung in mir in Gang gebracht hat. Wenn ich nur nach der geistlichen Qualität meines Gemütszustandes, meiner inneren Bewegung frage, also wenn ich meinen Gefühlszustand geistlich beurteile und die geistliche Qualität meiner Gemütsbewegung hinterfrage, dann sollte ich zuerst nach der Qualität der ursächlichen Kraft, die mich bewegt hat, fragen. Denn die Qualität meiner Gemütsbewegung resultiert aus der Qualität der mich bewegenden Kraft. Ich muss also die Art der bewegenden Kraft hinterfragen, die mein Gemüt bewegt. Woher kommt sie? Und was ist die Ursache ihrer Bewegung? Von welcher Position aus wurde sie bewegt? Wurde sie aus Beweggründen geistlicher Art oder aus der Position seelisch-fleischlicher Empfindungen heraus in Bewegung gebracht? Welche ursächliche Lebenshaltung oder Lebensposition oder Gesinnung liegt der übermittelnden Bewegung zugrunde? Das ist die Kardinalfrage. Leben ist auch Bewegung. Das Leben aus dem Geist hat völlig andere Bewegungsqualitäten als das Leben mit vorwiegend fleischlichen Empfindungen. Beide Ausgangspositionen prägen dementsprechend auch ihrer jeweiligen Bewegung ihre spezielle Qualität auf, sodass jede Bewegungsart ihren speziellen Charakter mitteilt. Und der Charakter einer sich mitteilenden Bewegung wirkt prägend auf den Charakter des Menschen, die das hören, die sich davon bewegen lassen. Unser Sprachgebrauch macht dies auch verständlich, denn oft fragen wir zum Beispiel nach dem Beweggrund einer handelnden Person. Die Hinterfragung der Beweggründe ist aber eng verknüpft mit der Lebenshaltung, der Lebensposition der Personen. Denn hieraus entstanden schließlich die ursächlichen Motivationen, welche dann zu entsprechenden Bewegungsarten führten. Musik ist eine Kunst der symbolischen Darstellung von Bewegung, eine Zeitkunst, denn die akustischen Ereignisse bewegen sich in bestimmten Zeitabständen. Eine künstlerisch organisierte Zeiteinteilung gewissermaßen. Den kleinsten musikalischen Bewegungsbaustein nennt man übrigens Motiv. Und das hat wieder etwas zu tun mit Motivation, Bewegungsmotivation. Jede Musik teilt auch Bewegung mit, denn sie entstand ja auch aus Bewegung. Wobei wir nicht nur an spezielle Tanzmusik denken, die ja besonders zu bestimmten Tanzbewegungen bekanntlich die Menschen zu motivieren vermag, sondern es gibt auch bestimmte Gefühls- und Gemütsbewegungen im Menschen, welche von Komponisten symbolartig in entsprechenden Tonfolgen zu verstehbaren Musikstrukturen geformt werden können. Die Musikpraxis zeigt seit Jahrhunderten, dass dieses Gefühl, diese Gefühlsqualitäten, welche sich bei Komponisten bekanntlich in Musik niederschlagen, auch die Hörer der Musik bewegen können, wobei die gleiche Gefühlsrichtung auch im Hörer dann gewissermaßen induziert wird. Ich sagte gestern schon, die Intensität der Bewegung in einzelnen Hörern ist unterschiedlich. Manche mehr, manche weniger. Die Richtung ist aber die gleiche. Die emotionale Richtung. Ich könnte Ihnen jetzt noch etliche Sachen vorlesen aus der wissenschaftlichen Forschung, zum Beispiel kausale Musiktherapie von Christian Strauss über Emotionen und Verhaltensweisen. Ich will mir das schenken, die Zeit eilt dahin. Wo er also genau das, was ich eben gesagt habe, bestätigt, nicht, dass also vor allem Musik auch an Körpergefühle gebunden ist und so stark somatisierend ist. Er spricht ja auch von Psychosomatik. Und dass letztlich man bedenken muss, dass Gefühlsveränderungen zu entsprechenden Handlungen motivieren. Bevor ich eine Handlung ausführe, habe ich sie oft erst im Gefühl. Viele sind so von Gefühlen bestimmt, dass sie fast ausschließlich nach Gefühlen handeln. Ja? Und Musik ist nun mal psychoaktive Faktoren in der Musik, ja, die also das Gemüt in eine bestimmte Richtung bewegen können, sodass also Bewegungsqualitäten verändert werden, die auch zu entsprechenden Handlungen und Verhaltensweisen führen. Also Änderungen der Stimmung führen zu Veränderungen der Verhaltensweisen. Altbekannte Tatsache wird immer wieder bestätigt. Man spricht dann zum Beispiel hier Kapuzicki, Grundriss der musikalischen Semantik, ein dickes Buch hat er geschrieben. Er nennt das so, er schreibt hier, bestimmte Lexikalität bewirkt Wandlungen in unseren seelischen Zuständen, schreibt er. Ja. Herder sprach von gleichartigen Regungen, die jeder musikbegleitende unwillkürliche Ausdruck unserer Affekten zeigt. Die Musik spielt in uns ein Klavichord, das unsere eigenste innige Natur ist. Musik ist geistverwandt mit der großen Natur, innersten Kraft der Bewegung. Diese Energien mit wandelbaren Bewegungsakzenten werden in bestehenden Musiksystemen gestaltet, stilisierte Formen eingebracht. Nur mal so als Stichwort. Helmut Decker-Vogt schreibt im Handbuch der Musiktherapie, musikalische Spielregeln bieten einen notwendigen Anhalt dafür, dass seelische Bewegungen ausgespielt werden, beziehungsweise sich ausspielen können. Gestaltung des Seelischen ist die Botschaft des Mediums Musik. Das müssen wir also zur Kenntnis nehmen. Deshalb ist es also wichtig, dass wir nach der Qualität der uns bewegenden Kraft fragen. Nun, ich habe hier noch einen Haufen anderer Aussagen aus der Musikpsychologie, auch über die nervlichen Zusammenhänge. Das geht ja bekanntlich über das sogenannte limbische System, wo ich gestern schon erklärte, das physiologische Substrat, das also gewissermaßen die Schaltstelle darstellt zwischen dem Körperlichen und dem Seelischen. Musikalische Metaphern werden benutzt, um bestimmte Gefühle, Stimmungen und Verhaltensweisen auszudrücken. Sagt jemand hier auch, Handbuch für Musiktherapie. Das war ich, ja. Anwendungen und Ausblick. Emotionen werden über Verhalten und psychische Gesamthaushalt bestimmen können. Können die Emotionswirkung von Musik prinzipiell überall dort eingesetzt werden, wo Verhalten oder psychische Zustände aufgebaut, stabilisiert oder verändert werden sollen? Die faktische Nutzung solcher Musikeffekte umfasst unter anderem die Kanalisierung emotionaler Abläufe in bestimmten kollektiven, ritualisierten Situationen. Also wiederum gebunden an bestimmte Verwendungszusammenhänge. Ja? Schreibt hier jemand Handbuch für Schlüsselbegriffe der Musikpsychologie. Dann die Zusammenfassungen über die Auswirkungen auf das Vegetativum, also das Nervensystem, das wir nicht bewusst steuern können. Es gilt sicher, das heißt zugleich, dass die Musik im Bereich des Emotionellen gelangt und daher zumindest Hilfsfaktor für das Entstehen und Wirken von Gefühlen sein dürfte, schreibt eine Psychologin. Haselhauer, Psychologin, schreibt in ihrem Buch Berieselungsmusik, Droge und Terror. Von dort, also dem limbischen System, führt der Weg aller Wahrscheinlichkeit nach direkt in das Vegetativum, das wie erwähnt autonom arbeitet und keine Beeinflussung durch unseren Willen annimmt. Ich muss Ihnen jetzt noch mal kurz zeigen, wie das aussieht im menschlichen Organismus. Gewissermaßen die Beweisführung auch, dass Musik Emotionen hervorruft in Menschen, die immer gekoppelt sind mit entsprechenden Veränderungen im körperlichen Bereich. Wir sehen hier diese sogenannten polygraphischen Kurven, wie das vegetative Nervensystem reagiert beim Anhören von Musik. Wir haben hier also vegetative Reaktionen beim Anhören der Leonore-Ouvertüre Nummer 3 von Beethoven, Takte 17 bis 23, ein Ausschnitt also. Pulsfrequenz durchschnittlich 96, Maximum 106, Minimum 82, maximale Schwankungen und so weiter. Steht hier also dran. Und jetzt sehen Sie die Kurven da oben. Unten da dieser kleine Strich, 2 Sekunden, deutet also jetzt die Zeit an. Wir haben also die Kurve der Atmung. Wir haben von unten die Kurve. Die zweite Kurve ist dann die psychogalvanische Reaktion. Das heißt, Hautwiderstand wird gemessen. Oszillogramm, diese Zacken da oben, das ist also der Blutdruck, der also jetzt kurvenmäßig dargestellt wird. Darüber die Pulsfrequenz. Und oben haben Sie EKG, also die Herzschläge. Sie sehen also, dass beim Anhören einer bestimmten Stelle hier ganz besonders die psychogalvanische Reaktion große Ausschläge hat und Unregelmäßigkeiten mittels Musik erzeugt. Ja. Auch die Atmung ist sehr unregelmäßig. Schauen Sie diese Kurve unten an. Oszillogramm hat in diesem Falle nicht so viele Veränderungen. Pulsfrequenz geht rauf und geht runter da oben. Das sind also diese Vorgänge, die man also objektiv feststellen kann beim Anhören von Musik. Noch andere Kurven. Ja, hier haben wir noch so eine Kurve. Hier ist also noch mehr Power, psychischer Art. Auch wieder oben EKG, dann die Pulsfrequenz, die also schon größere Turbulenzen aufzeigt. Dann auch das Oszillogramm ist wesentlich mehr beregt, also der Blutdruck. Dann haben wir die psychogalvanische Reaktion. Die ist also hier enorm stark. Schauen Sie mal, wie die Kurve rauf und runter geht. Ja, da ist also psychischer Power. Und dann die Atmung, ebenso riesige Ausschläge, Unregelmäßigkeiten. Schauen Sie mal. Da ist was los, da ist psychischer Power. Das ist hier auch eine Passage von stark entsprechender Emotionalität, auch in diesem Stück von Beethoven. Also da ist was los. Das heißt, emotionale Veränderungen im psychischen Bereich sind immer gekoppelt mit entsprechenden Veränderungen im körperlichen Bereich. Gefühl und körperliche Reaktion sind also gekoppelt. Das heißt, Seele und Leib sind miteinander verzahnt. Jetzt zeige ich Ihnen noch in Bezug auf Rock- und Popmusik und so weiter eine interessante Kurve, ebenfalls aus diesem Forschungsbereich. Sie haben jetzt hier mehrere Kurven. Wir haben oben den Beginn eines Trommelwirbels. Das ist der Beginn eines Trommelwirbels, der langsam anhebt, dabei beginnt langsam und geht dann, steigt dann auf, wird immer lauter und ebbt dann langsam wieder ab da oben. Ja? Sehen Sie Trommelwirbel. Jetzt sind beobachtet worden, während Anhörung dieses Trommelwirbels, das Oszillogramm, das heißt der Blutdruck. die Kurve vorhin, die Sie gesehen haben, war also nicht so sehr verändert. Jetzt schauen Sie mal, was bei dem Trommelwirbel da los ist. Wie also das Oszillogramm, das heißt der Blutdruck, steigt und fällt. In riesigen Kurven. Das geht rauf, runter. Ja? Schauen Sie das mal an. Trommelwirbel. Ich werde Ihnen ja sagen, woran das liegt. Dann der Puls. Schauen Sie bei der Puls unten. Das sind die einzelnen Pulsschwingungen da, ja? Diese Zacken. Und dann geht das rauf oder geht das runter. Da ist ein riesiger Berg. Schauen Sie mal da unten. Und zwar bezeichnenderweise steigend mit dem Trommelwirbel. Schauen Sie, die Zeit ist ja da genau grafisch dargestellt. Und gegen Ende des Trommelwirbels, der Höhepunkt erreicht ist, ist der Puls am höchsten. Und ganz langsam geht er erst wieder runter. Die Atmung. Schauen Sie mal, die größten Ausschläge unten während der Höhepunkt des Trommelwirbels. Da sind die größten Ausschläge des Atems. Da ist also was los. Durch einen Trommelwirbel. Das wirkt aufs vegetative Nervensystem. Unwahrscheinlich. Durch die hohen Frequenzen, dieses unharmonische Frequenzspektrum, was ein Trommelwirbel ja nun in sich hat, das geht aufs Nervensystem. Ich werde Ihnen nachher sagen, woran das liegen könnte. Unten nochmal eine Verdeutlichung der Pulskurve. Wie das darauf geht, schauen Sie mal da unten, das hat mir das nochmal verdeutlicht. Das ist besonders bei einem Spieler, der selbst spielt. Unten, Puls und Atmung. Der Puls geht also enorm hoch. Die Kurve behalten Sie mal jetzt im Gedächtnis. Es geht ja darum, etwas objektiv zu beweisen. Ja. Das kann man hieraus ersehen, dass da also wirklich psychische Power mittels Musik bewirkt werden kann. Ich sprach ja schon auch von der Beeinflussung mittels bestimmter Musik in Kaufhäusern, wo man also auch die Verhaltensweise der Käufer beeinflussen kann und dass die Kaufhäuser da ziemlich viel Geld für ausgeben, damit das funktioniert, und es funktioniert anscheinend tatsächlich. Die Werbung bzw. routinierte Künstler kennen diese Determinanten. Durch richtige Betätigung der Reizschlüssel, also der Auswahl der Musikmodule, kann der Künstler verschiedene Emotionen in aufeinander Folge auslösen, sodass das Seelenleben des Zuhörers in einer Weise aufwühlen, die normalerweise nie erlebt werden kann. Hier werden Spannungen aufgebaut, im Sinne einer Katharsis dann gelöst. Primäre Leitmotive in Melodien ist in Experimenten nachgewiesen. So können Personen heldenhafte Jugend, Kriegstrauer, Wiegen, Liebeslieder, die aus sehr verschiedenen Kulturen stammen, mit großer Sicherheit der richtigen Kategorie zuordnen. Jetzt noch eine Betrachtung über die Herkunft dieser musikalischen Parameter, die jetzt in der Rock- und Popmusik ganz besonders Verbreitung finden und unserer westlichen Welt überfluten, was ja früher nicht so war. Mit zunehmender Beschäftigung und Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten der Musikkunst schreibt hier Gerd Harrer, ein Musikpsychologe, das Musikerlebnis im Griff der naturwissenschaftlichen Experiments. Die Kurven stammen da auch aus dieser Richtung. Er hat das also genau untersucht in Labors. Er schreibt auch, dass der Sound oft am stärksten wirkt, das heißt die Klangfarbe, wir werden darauf auch noch zu sprechen kommen, weil da eben im Obertonspektrum sehr viel drin ist, was den Menschen in ihrem sinnlichen Erleben des Klanges beeindrucken und gefangen nehmen. Mit zunehmender Beschäftigung und Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten der Musikkunst nimmt der emotionelle Anteil des Musikerlebens zugunsten eines rationalen ästhetischen Genusses ab. Was ist damit gemeint? Ein rational ästhetischer Genuss ist, wenn Sie zum Beispiel Bach hören oder wenn Sie auch Mozart hören. Ja, das können Sie vom ästhetischen Empfinden her genießen. Nicht vordergründig unbedingt vom emotionalen, sondern auch vom ästhetischen. Das ist ein ästhetischer Genuss. Ja. Dafür wird aber das spezifisch musikalische Kunst, das musikalisch Schöne, umso tiefer empfunden. Dies zeigt sich auch in der historischen Entwicklung der Musik. Bei primitiven Völkern übt die Musik eine ganz andere, mächtigere Wirkung auf die Affekte aus, als bei den Völkern mit entwickelter Kunstmusik. Bei den Naturvölkern führt die Musik zum Tanz, zur Euphorie, zu Rausch und Ekstase. Eine Wirkung, die sich mit zunehmender Entwicklung der Musik zur Kunst bedeutend verringert hat. Das ist ja klar, die Musik in den Naturvölkern, wie Schwarzafrika und so weiter, ist ja eine Gebrauchsmusik, ist ja keine Musik, die wie wir, sagen wir, an ein Konzert erklingen und wir gehen hin und genießen das vom ästhetischen Gesichtspunkten her, sondern es ist eine reine Gebrauchsmusik, die dazu dient, bestimmte Zwecke zu erfüllen, nämlich der Zweck ist bei denen Trance, Tanz, Trance. Und dazu haben sie natürlich ganz bestimmte Musikbausteine entwickeln, die also mit Trommeln und Perkussionsinstrumenten am besten zu bewerkstelligen sind. Deshalb hat sich in diesen Ländern eine ganz andere Musikkultur, eine ganz andere Entwicklung der musikgeschichtlichen Abschnitte entwickelt, wie wir das gehört haben. Wir haben ja heute die Entwicklung von Melodiebildung, Harmonik und die Taktrhythmik. Die Rhythmik als solche sind gleichwertige Komponenten, aber nicht vordergründig. Ja, wir haben melodische Entwicklungen harmonischer Art und wir haben rhythmische Bewegungen, also rhythmische Parameter, die das einordnen, und Klangfarben. Aber die sind in irgendeiner Weise gleichwertig. Das heißt, die Balance zwischen diesen allen Komponenten ist ausgewogener. Ja, deshalb wird auch die Balance in unserem seelischen Empfinden dadurch immer wieder hergestellt oder unterstützt. Man weiß, dass rhythmische Parameter, besonders taktrhythmische Parameter, auf den menschlichen Organismus von der körperlichen Seite her wirken, eben aufs Nervensystem. Und das führt dann, wenn immer die gleichen Wiederholungen kommen von bestimmten rhythmischen Pattern, dass das Wachbewusstsein zurücktritt. Und das wollen die ja. Der Ursprung dieser Musik kommt praktisch aus Schwarzafrika. Vielleicht kann ich Ihnen mal ein paar Beispiele vorführen. Ich habe da etliche Stichproben aus diesem Bereich. Hören wir uns das mal eben an, damit man weiß, woher kommt das. Was wir jetzt hier hören, ist Musikproben und Gesang aus Ruanda. Und so weiter. Frauenstimme und Chor. Etwas primitiver, ohne Instrumente, aber das sind Ursprünge dieser Musikparameter, die kommen aus diesem Bereich. Wenn Sie bei Rockmusik werden Sie diese gleichen Elemente wiederfinden, das heißt Wiederholung kurzer Melodiefloskeln, keine durchgehende Melodie, die einen Spannungsbogen hat, sondern nur kleine Melodiefetzen, die dauernd wiederholt werden. Das sind also Wiederholungsstrukturen, die dann rhythmisch wirken und nicht melodisch. Ich werde Ihnen noch erzählen, dass eben große melodische Wirkungen, die also jetzt nicht am Taktrhythmus geprägt sind, sondern mehr am Atemrhythmus, wirken mehr auf das seelisch-geistige Komponente im Menschen. Während alle taktrhythmischen, motorisch geprägte Musik mehr auf die körperlichen Funktionen des Menschen wirken, das hat der Ernest Ansermet am deutlichsten herausbekommen. Ich werde die Sache noch verdeutlichen, dann an Beispielen. Wir sehen also hier deutlich die Unterschiede, also die Herkunft dieser musikalischen Bausteine. Immer wieder die Wiederholung gleicher Strukturen. Das ist eine Königstrommel, Nigeria. Immer die Wiederholung des Gleichen. Und weiter eine sehr interessante Sache. Mehrere Trommeln mehreren Rhythmen gleichzeitig. Und das ist schon professionell. Das sind polyrhythmische Angelegenheiten, es sind mehr Rhythmen gleichzeitig, es ist gar nicht einfach, das zu verführen. Die Afrikaner haben von vornherein ein viel stärker ausgeprägtes rhythmisches Gefühl als die Europäer. Ja? Aber es ist, wie gesagt, taktrhythmisch geprägt und es sind sehr viele Synkopen drin, die wirken auf Nervensystem. Wir werden das noch näher betrachten, was da eigentlich so passiert ist. Es ist sehr schwer zu erklären. Aber es hat eine eigenartige Wirkung auf den menschlichen Organismus und hat irgendwo Bewegungstendenzen drin, die auf den Körper wirken. Man möchte sich dazu bewegen. Ja? Man sieht ja auch, wenn Jugendliche, sagen wir mal, jetzt so Rock- und Popmusik oder Jazz hören, mittlerweile sieht man, wie sie sich mitbewegen. Der Fuß wippt, die können das gar nicht anders. Das stellt sich einfach ein. Die Psychologen nennen das den sogenannten Magneteffekt. Wir werden es noch näher betrachten. Ja, gehen wir mal weiter. Wir haben dann noch ein ganz anderes. Und so weiter. Das geht also jetzt oft mal stundenlang. Bei diesen Völkern ist das also sehr verbreitet. Die singen, die machen das ja stundenlang oftmals. Ne? Und noch vielleicht ein paar Beispiele. Zum Beispiel Loblied auf einen. Und so weiter, das geht jetzt immer so weiter. Das ist also immer wieder diese Wiederholungsstrukturen, die also einen rhythmischen Charakter drin haben. Keine melodischen mehr in dem Sinne. Ja? Das ist deren Musik. Und die hat bestimmte Wirkungen, die in Richtung Trance gehen, Zurückbringen des Wachbewusstseins und zu ekstatischen Tänzen dann münden. Es gibt ja dann auch Stämme, die das stundenlang machen, oftmals auch ganze Tage hindurch. Ja? Und die tanzen dann sich so in Trance, dass sie sich ja nichts mehr erinnern können. Das ist also ein bekannter Vorgang in diesen Völkern, dass es auch heute schon in unseren Bereichen gibt. Es ist sowas auch mit Techno und Rockmusik möglich. Besonders mit Techno. Wir kommen dann noch darauf zu sprechen. In diesem Sinne müssen wir also wissen, woher das kommt und welchen Zweck diese musikalischen Bausteine ursprünglich dienten. Und es ist eben die Frage, ob man diese Parameter für unseren Gemeindebruch anwenden kann. Das ist immer die Hinterfragung dessen, was wir im Auge haben müssen, wenn wir das jetzt so hören. Ich kann zum Beispiel jetzt eine Musik, die gerade volkstümlich ist, zum Beispiel Bachsche Musik, die kann ich volkstümlich dadurch machen, ich setze davon Anführungsstriche, indem ich ganz bestimmte musikalische, rhythmische Parameter hinzufüge. Es gibt viele Leute, die mit Bach nichts anfangen können, weil sie das gar nicht gewöhnt sind, diese Schule, weil das auch von gewisser Form Musikästhetischen zu hören ist, ja. Und nicht so sehr vom Emotionalen. Das vermissen sie denn da. Ich kann, ohne diese Musik zu verändern, durch Hinzunahme bestimmter rhythmischer Parameter, diese Musik quasi volkstümlich machen. Weil so, dass auch Leute angesprochen sind, die mit der Musik sonst nichts anfangen können, weil ich sie dann anspreche über den körperlichen Bereich. Das kann man ganz einfach machen, indem man zum Beispiel Bachsche Musik spielt und dann dazu die rhythmischen Parameter im Gleichtakt, in einem taktrhythmischen Tempo spielt. Das kann schon passieren, indem ich hinzuspiele einen einfachen Zupfbass. Indem ich den Zupfbass so dazu spiele, dass er gewissermaßen das Tempo angibt und die Diktion der Zeitempfindung angibt. Dann habe ich das Ganze taktrhythmisch gepolt. Ich habe es gepolt von der Zeitempfindung des Zupfbass. Das kann ein Schlagzeug, kann ein Zupfbass sein. Nehmen wir mal einen Zupfbass. Das liegt irgendwie näher bei Bach. Also ich improvisiere mal ein Stück Bach, ja. Mit der rechten Hand und der linken Hand spiele ich dann Zupfbass dazu. Pass auf. Gar nicht gewusst, dass der so tolle Musik schreibt. Höchst zum ersten Mal, sagen die dann. Hab ich erlebt. Ja? Nur der Beweis dafür, ich kann, indem ich diese Parameter da hinzunehme, des Basses, also der taktrhythmische Empfindung, dass ich diese Musik sofort umpolen kann. In einer ganz anderen Richtung. Jetzt wird es affektiv. Es wirkt auf das Nervensystem. Und das Nervensystem, das müssen Sie merken, ist ja bei jedem gleich. Das hat ja nichts zu tun mit Geschmack. Und diese Tatsache hat sich ja Jacques Lussi schon vor vielen Jahren, 25 Jahre her, glaube ich, noch länger, zunutze gemacht, indem er eine Platte herausgegeben hat und die sogenannten Playbach-Geschichten, Schlagzeug und Bach dazu und so fort, ja, und wird kriegt einen ganz anderen Sound, eine ganz andere emotionale Richtung. Es ist nicht mehr der Bach, das muss man wissen. Es ist jetzt eine ganz andere Affektion hineingekommen, ja, die das Ganze umpolt. Noch ein kurzes Beispiel einer professionellen Einspielung dieser Art. Die Bach-Suite, Vino-Suite, Klavier-Suite von Bach. Das ist mal ohne. Aber er spielt hier, macht es schon. Reingepackt wird. Er hat also zu dem Zupfbass noch einen Schlagzeuger dazu drin. Ja? Klavier, Schlagzeug, Bass. Sie hören die Wirkung, das ist eine ganz andere. Das ist professionell hervorragend eingespielt. Aber es ist nicht mehr der Bach ursprünglich. Also er kriegt jetzt eine ganz andere Note. Das ist ein typisches Wesensmerkmal der sogenannten Popularmusik, dass vorgelagert ist Schlagzeug oder Bass oder beides. Und ganz überdimensional vorgelagert sind diese Komponenten natürlich bei der Rockmusik. Ob die sich christlich nennt oder wie auch immer, die Parameter sind die gleichen. Das heißt, die Wirkung ist hier vordergründig auf das Nervensystem, den körperlichen Organismus, also auf die körperliche Komponente und niemals auf die geistliche. Wenn da nur ein christlicher Text dabei ist, dann ist das lediglich ein Feigenblatt. Ja? Abgesehen davon, dass er bei Hardrock sowieso kaum verständlich wirkt und gar nicht mehr zu verstehen ist. Ich habe ihn solche Sachen noch gar nicht vorgeführt. Das ist ja ein bisschen Zeitmangel auch. Hören wir mal kurz rein. So ein wilder Hardrock von einer musikalischen Rockgruppe, eine christliche Gruppe mit christlichen Liedern, christlichen Texten. Mal kurz nur mal reinhören. Thank you. und so weiter. Text kann man natürlich nicht verstehen. Wir müssen halt zur Kenntnis nehmen, dass hier also wirklich ziemlich roh die Klangparameter ausgewählt sind, verzerrte Gitarren. Der Gitarreklang als solcher ist ja an sich schön, ja, ästhetisch, vergleichbar einer Harfe, nicht? Und es ist leider so, dass auch bei Jugendgruppen die Gitarre, Gemeinden oftmals herab, degradiert wird zum Schlagzeug. Die schrubben dann nur noch, spielen aber nicht mehr Gitarre als Begleitinstrument. Hier wird es zusätzlich noch verzerrt, elektronisch verzerrt, sodass es roh klingt, dass es pervers roh klingt, ja. Es ist nicht mehr die Darstellung des Schönen, des Ästhetischen, sondern gerade umgekehrt die Darstellung des Pervers, Hässlichen. Wir haben das in der Malerei ja auch zum Teil. Das ist einfach ein Zeichen unserer Zeit auch. Und hier wird also doch ganz bewusst diese sägende Art und Weise der Klangerzeugung, was natürlich aufs Nervensystem auch wieder stärker wirkt, weil hier nämlich sehr viel unharmonische Obertonschwingungen drin sind, die wiederum viel stärker unser Nervenzentrum, Hörzentrum reizen. Überhaupt geht es ja in dieser Richtung der Musik nicht zu sehr um beruhigende emotionale Wirkung zu erzeugen, sondern es geht um Reiz. Reiz, Reiz und nochmal Reiz. Je mehr Reiz ich habe, umso größer muss der Reiz werden, damit der Reiz erhalten bleibt. Ja, das nimmt also kein Ende. Es muss immer stärkerer Reiz sein, sonst reizt es nicht mehr. Das haben Sie auch bei Jazz ja auch zum Teil. Da haben Sie ja auch Reizklänge. Da haben Sie keine normale Melodiebildung. Zum Beispiel, ja, Jazz wäre unmöglich. Da haben Sie dann solche Harmonie. Ja, das heißt, die Dissonanz, eine Aneinanderreihung von dissonanten Klängen, ist ein Kennzeichen des Jazz. Die Harmonien werden nicht aufgelöst. Und wenn Sie einen normalen dissonanten Klang haben, die Spannung, jetzt erwarten Sie Spannung. Das ganze Leben besteht ja aus dem Wechsel von Spannung und Entspannung. Hier werden unaufgelöste, spannungsgeladene Akkorde, die ineinander gereiht, ohne Auflösung. Untermauert von rhythmischen Parametern. Ich sage, das ist ein Schlagzeug. Das nur mal ganz grundsätzlich. Es ist ja die Frage wiederum, der Hintergrund, ist diese Musik brauchbar zur Verkündigung evangelistischer Botschaften? Ein Schüttel im Kopf, es gibt auch unterschiedliche Meinungen. Weil es so aufreizt, ja, es führt nicht zur Ruhe. Wenn wir also jetzt dazu kommen, Gesichtspunkte betrachten, wo es immer wieder heißt, seid stille dem Herrn und so weiter. Wenn ihr stille wäret, könnt ihr euch geholfen werden und so weiter. Diese ganzen Sprüche, da gibt es ja so viele. Versuchen Sie mal, eine Gebetshaltung einzunehmen, eine Gebetshaltung der Stille oder der Hingebung. Ich war bei solchen Parametern hier, ne? Ich habe ja hier die ganze Kiste voll davon. Noch leise, nicht? Es wird ja meist lauter. Ich würde sie jetzt nicht überstrapazieren. Das geht nicht. Danke. Das weckt ja ganz andere Emotionen als die Aufforderung zur Stille und zur Gebetshaltung. Das ist ja klar. Und so weiter. Soweit jetzt mal diese Betrachtung dieser Parameter aus der Jazz- und Popmusik. Es gibt eine ganze Reihe von musikalischen Bausteinen, die aus der Volksmusik kommen, oder aus der profanen Volksmusik, würde ich mal so sagen. Es gibt ein Buch von Fritz Bachmann, das ist damals in der DDR erschienen, Überschrift Lied, Schlager, Schnulze. Er hat untersucht, die musikalischen Bausteine zusammenzustellen, die typisch sind für Trivialmusik, für triviale Lieder, die also gebraucht werden, so als Gassenhauer oder so in Kneipen oder so zum Karneval oder irgendwie. Und hat festgestellt, dass immer wieder ganz ähnlich, gleiche fast, Bausteine, Melodiebausteine zusammengesetzt sind, die sich immer in irgendeiner Weise gleichen. Ich habe das alles da, was ich da informieren will. Ich kann es jetzt nicht alles vorlesen, die Zeit ist nicht da. Es ist so, dass ganz bestimmte Melodiebausteine hier wiederkehren, die eben dieses Profane, dieses Triviale zum Ausdruck bringen, dass man in solchen Kneipensängen oder in solchen Gesellschaften dann immer wieder hört. Die singen nämlich dort nicht normale Volkslieder und die singen auch keine Choräle oder sowas, sondern die singen eben ganz bestimmte musikalische Floskeln, die da immer wiederkehren. Ein typisches Lied dieser Art ist zum Beispiel so etwas. Ich kann das ja mal eben versuchen anzudeuten. Und stellen Sie sich mal vor, ich würde jetzt einen Text, einen evangelistischen Text auf so ein Lied nehmen. Ja, es ist ja auch ein Lied, was aus dem Volkstum gewissermaßen kommt und populär sein kann. Viele Leute kennen das. Wenn ich Ihnen das vorstelle, kennen Sie es sofort wieder wahrscheinlich. Und man könnte ja nun zu dem Schluss kommen, gut, das ist ein Lied, das alle kennen, also nehmen wir darauf einen christlichen Text, damit das ankommt. Ja? Und das könnte dann beispielsweise so klingen, wenn man das jetzt mal so machen würde. Ich versuche das mal hier so ein bisschen anzudeuten mit den Mitteln, die ich hier habe. Wir haben alle schwer gesündigt, weil wir so schlecht sind und nicht gerecht sind. Darum kam Gottes Sohn und trug unsere Sünden Lohn. Er starb für uns am Kreuz, trug unsere Sünden Schuld. Frage: Ist diese Melodie angemessen für diesen Text? Niemals. Niemals? Warum? War eine schöne Melodie, sehr eingängig, leicht zu behalten. Ja, es sind, wenn Sie verfolgt haben, Sie haben immer wieder diese Wendungen. Man hat auch, wer war es noch, Harald, glaube ich, hat auch ein Buch geschrieben und hat gesammelt aus der Trivialmusik diese ganzen Melodiebausteine. Und das kehrt immer wieder. Wenn ich das jetzt improvisieren würde und die zusammenstellen würde, dann könnte das zum Beispiel so klingen. Besonders diese Sache, die Abbiegung des Leittones, herübergehend zur Terz. Das ist eine ganz typische Melodiefloskel aus diesem Trivialbereich. Das vermittelt so ein bisschen die Emotion des Nichtigen, des Nicht-Ernst-zu-Nehmenden. Ja, so das Take it easy, nicht, sagt der Amerikaner. Und das passt ja nicht zur evangelistischen Botschaft. Nicht? Man müsste jetzt mal Liedstrukturen untersuchen, auch aus dem Bereich, wo solche Elemente drin sind. Das ist ganz interessant. Das war nur ein Beispiel von Melodie. Nun kommt es natürlich aus dem Rhythmischen noch ganz andere Sachen hinzu, die jetzt Assoziationen an die Atmosphäre der Disco wecken. Ja. Das haben wir ja versucht klar zu machen. Wir müssen Schluss machen, es ist 11 Uhr. Gut, dann geht es heute Abend weiter. Wir werden heute Abend vorwiegend sprechen, zunächst mal über die Grundlagen des Rhythmus als solchen. Was ist Rhythmus? Was ist Takt? Und welche Rhythmen wirken wie? Und dann auch die biblischen Betrachtungen vom Schrift her und die Betrachtungen, wie sollte ein Lied aussehen, wenn es geistlich dienlich sein soll. Auch wieder sehr viel im Programm. Ich muss sehen, dass ich das schön zusammenbringe. Es ist immer viel zu schaffen, deshalb muss ich manchmal ein bisschen schnell sprechen. Ich hoffe, dass Sie trotzdem einiges verstanden haben. Danke jedenfalls für das geduldige Zuhören. Ich wünsche ein gutes Mittagessen. Dankeschön. Dankeschön.